Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 558. Jetzt wird gezockt. Ja, heute im Anflug natürlich jede Menge News über die neuen Gaming Phones. Ja, da hat sich einiges schon abgezeichnet, unter anderem vom Black Shark 4 Pro, aber auch was Neues über das ROG Phone 5. Ja, werdet ihr sehr, sehr euch wundern darüber, ja, und natürlich auch noch etliches anderes hier, auch Honor hat wieder ein paar Sachen rausgehauen, wo ich mich nicht ganz so davon überzeugen lassen konnte, dass es wirklich interessant ist, ja, aber okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Titel Es wird gezockt sicherlich schon mal vorhanden war bei einer Uncast-Folge oder bei einer Rios-Wochensicht, aber ist ja mittlerweile, also bei so vielen Titeln, 558 Titel beim Uncast und 719 Titel bei der Rios-Wochensicht, ich hab die nicht mehr alle auswendig im Kopf, ja, also kann durchaus sein, ne? Gut, ich fange aber mal langsam an, und zwar mit dem Realme 8 Pro. Das startet nämlich am 24. März, also demnächst, ja. Und es ist nicht zu verwechseln mit dem Realme GT, der absolute Überflieger. Zudem komme ich auch noch in den Community-Sachen, ja. Tatsächlich, die Community hat sich zurückgemeldet, ja, unglaublich. Dazu später noch mehr. Aber das Realme 8 Pro wird also mit einer neuartigen Kamera kommen, jedenfalls neuartig für Realme. 108 Megapixel wird diese Kamera haben mit einem Samsung-Sensor, also nicht schlecht. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und ein Display Fingerprint Reader wird ebenfalls gemunkelt. Snapdragon 730G Prozessor. Damit wäre es eher im Mid-Range-Bereich anzusiedeln, trotz der Hammer-Kamera, die da drin ist. Ja, naja, aber okay, auch hier warten wir mal ab. Und was hier an RAM-Ausstattung vorliegt, das steht noch nicht ganz fest. Allerdings das normale Realme 8, also ohne Pro, das hat beispielsweise schon Version bis 8 GB Hauptspeicher. Es wird also erwartet, dass dieses 8 Pro mindestens genau dasselbe hat, vielleicht sogar 12 GB Hauptspeicher. Das wird man dann eben sehen. Also Realme, immer mehr interessante Geräte, jetzt auch für den Midrange-Bereich. Das scheint auch eine Firma zu sein, die davon profitiert, dass Huawei momentan etwas Probleme hat. Und weil wir von Huawei sprechen, ja, alle Huawei-Smartphones, die ein Kirin 710 Prozessor und neuer haben, werden Harmony OS bekommen. Das ist eine Riesennachricht. Aber jetzt Achtung, jetzt kommt es. Es ist nicht klar, für welche Regionen das gilt. Bisher kann man nur sicher sagen, dass das für die chinesischen Geräte zählt, also für die Geräte, die eben in China in Benutzung sind. Ansonsten wäre das natürlich ein Hammer für alle Huawei-Nutzer fast, ja, die, wenn die das bekommen könnten, auch außerhalb von China, aber das bezweifle ich ehrlich gesagt stark. Ja. Die Kirin-Prozessoren, also das wären also beispielsweise Kirin 810, 820, 820e, 980, der Kirin 990, der auch im Honor View 20 eingebaut ist, und der 985 und die 9000er Plattformen, das ist ja der neueste, die alle kommen dann mit in den Genuss von Harmony OS. Das wäre schon eine schöne Sache. Nur scheint wohl klar zu sein, dass das Honor Harmony OS wohl nicht bekommt. Das wurde ja schon an anderer Stelle gesagt. Stattdessen gibt es ja jetzt das Update, das ich immer noch nicht bekommen habe, auf Magic UI 3.0 bzw. EMUI 4. irgendwas. Ja. das aber immer noch nicht da ist, aber schon seit letzter Woche ausgeliefert wird. Da bin ich mal wieder weit hinten in der Liste. Das gefällt mir ganz und gar nicht, muss ich sagen. Aber gut, vielleicht habe ich auch Glück gehabt. Ich weiß es nicht, wird es euch zeigen dann. Von daher bin ich natürlich, also ich schätze mal, dass die Honor-Geräte da außen vor sind. Da habe ich jedenfalls keine Infos drüber. Und das tatsächlich diesmal wirklich nur für die Huawei-Geräte gilt. Bisher war es ja immer so, dass man, wenn man von Huawei-Geräten gesprochen hat, ebenfalls die Honor-Geräte meint, weil das war ja Huawei. Jetzt haben die sich aber getrennt. Ab jetzt ist gar nichts mehr klar. Ja? Und von daher zählen die alten Geräte eben noch als Huawei-Geräte sozusagen. Oder sind das Honor-Geräte? Das weiß eigentlich jetzt keiner mehr. Ne? Übrigens auch eine klare, interessante Frage, ne? Mit hinsichtlich, wer ist dafür verantwortlich? Ja, also Honor steht drauf, gebaut von Huawei. Okay, wer ist jetzt zuständig für dieses Honor View 20 beispielsweise? Ne? Wer sendet mir denn die Updates? Honor oder Huawei? Ja. Schon interessant. Cool, aber wie auch immer, es tut sich was und dass die alten Geräte jetzt Harmony S bekommen werden, das ist doch eine schöne Sache auf jeden Fall. Google hat sich zurückgemeldet mit dem Second Generation Nest Hub. Ja? Früher hat das Ding mal Google Home genannt oder so, aber hat jetzt jedenfalls einige neue Funktionen, so ein bisschen was abgekupfert vom hauseigenen Pixel 4, ja, hoffentlich nur wenig, sonst kann man das Ding in die Tonne kloppen. Aber ansonsten, ja, größeres Display, das ist schon mal sehr, sehr schön. Man darf erwarten, dass auch die Videoqualität da deutlich besser ist. Und was auch noch interessant ist, man wird wohl das auch zur Schlafüberwachung einsetzen können. Wenn ihr also das Teil in euer Schlafzimmer stellt, dann kann tatsächlich das Gerät durch den Soli-Sensor auch eine Schlafüberwachung durchführen, ja, und somit auch auswerten, wie gut ihr schläft. Ja, und welche Qualität euer Schlaf hat, ja, und einiges mehr, also das, wo man normalerweise nur dann bekommen kann, wenn man so ein Smartwatch oder ein Smartband trägt, der einen dann halt überwacht, so einen Schlaf überwacht, das würde jetzt ebenfalls hier gehen. Was da sonst noch möglich ist, warten wir mal ab, aber diese Sensoren, die da drin verbaut sind, scheinen schon ganz interessant zu sein und einiges zu können. Ja, mal gucken. Ja, also der Preis ist überraschend günstig. Ja, das muss man klipp und klar sagen. Ich würde es nicht für möglich halten. Das Ding kostet $99.99. In den USA kann man jetzt vorbestellen. Und damit sticht das Gerät natürlich die Konkurrenz von Amazon um Längen aus, die für so ein Gerät deutlich mehr an Geld verlangen. Ja. Und das ist immerhin ein 7 Zoll Touchscreen, also nicht so wie der kleine Echo 5, ja, Echo Show 5, sondern das ist ein Gerät mit 7 Zoll Display, wie ihr schon dann auch daraus entnehmen könnt, tatsächlich eins mit Screen, Videokamera und so weiter. Und das ist ehrlich gesagt ein Hammerpreis. Ein Hammerpreis. Also, da muss ja Amazon gerade jetzt mit den Ohren schlackern. Ne? Weil, wenn ich mir jetzt so hier den Echo Show 8 angucke, der hat, glaube ich, so in etwa das vergleichbar große Display. 8 Zoll Display, ja. Allerdings schon ein bisschen betagter als das Gerät jetzt. Dann ist es zwar schon übrigens schon reduziert von 129,99, dann scheint das gleich auf den Magen geschlagen zu sein. Ja, die haben das jetzt gerade reduziert auf 102 Euro, ja, den Echo Show 8. Nur, man muss sagen, der Echo Show 8 ist schon etwas länger auf dem Markt. Das Teil ist jetzt relativ neu. Von daher, wie zum Beispiel eben die Schlafüberwachung, sowas gibt es eben bei diesem Gerät von Echo nicht. Dafür wird es einen wahrscheinlich dann auch eher verstehen als die Google-Lösung. ich denke, von daher, also für mich stellt sich da nicht die Frage, ob ich jetzt ein Nest habe, hole oder nicht, auch wenn der Preis mega verführerisch ist, das muss ich ganz klar sagen, das ist absoluter Hammer. Also wenn ich auch nur den kleinsten Lichtblick bei mir erkennen würde, ja, übrigens, ich sehe es gerade, keine Kamera integriert, nur diese Soli-Sensoren, ja. Okay, also das ist natürlich eine deutliche Abwertung, ganz klar. Trotzdem, ich bleibe dabei bei diesem genialen Preis. Wenn ich auch nur den Anflug hätte, hier irgendwie im Google-Universum wieder Fuß zu fassen oder so, würde ich das sofort machen, mir das Teil sofort kaufen. Ja. Aber ansonsten bleibe ich lieber bei dem Amazon Echo, denn da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Sachen bleiben zumindest mal gleich, auch wenn ich merke, also so, er hat in letzter Zeit, seit diese Spracherkennung offenbar da umgestellt wurde, hat er deutlich mehr Schwierigkeiten, mich zu verstehen, ja, und auch, ich habe es schon mal gesagt, da haben sich wohl irgendwelche Leute beschwert, dass hier der Echo zu oft in den Listen-Modus schaltet, also zuhört, ja, wenn er irgendwas hört, wie sich, was sich so anhört wie der Name, ja, und das ist jetzt viel zu unsensibel. Also ich kann jetzt nicht mehr in einem Satz sagen, fließend, ne, mach mal das. Also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, vielleicht wenn eure Geräte nicht geupdatet wurde, vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur sage, Alexa, mach dies oder das, ja, dann funktioniert es hier überhaupt nicht. Früher hätte jetzt garantiert hier die Leuchtdiode geleuchtet und das Gerät hätte angefangen mitzuhören, ob es ein Befehl tatsächlich für sich ist oder nicht. Das führt eben dazu, dass ich nicht mehr fließend und natürlich mit dem Amazon Echo sprechen kann, dass was vorher richtig gut ging. Wegen irgendwelchen Spacken wieder mal, ne? So, die eben da meinten, sie müssten da jammern. Aber da geht ja dauernd das Mikro an. Ja, dann schaltet das Gerät aus oder kauft euch gar keins und dann geht das Mikro auch nicht an und lasst den Leuten, die eben ganz normal das Gerät nutzen wollen, ihren Spaß. Aber nee, Amazon hat es natürlich jetzt gemacht wegen den Heulsusen, ja, und jetzt kann man es nicht mehr richtig benutzen. Vielen Dank. Ja. Gut, muss ich halt so abgehackt, unnatürlich, erstmal, ne, immer ansprechen, kurz warten und dann erst hier was machen. Zum Glück ist Google Auto verschont, Amazon Auto verschont geblieben, der Echo Auto. Da geht's noch, weil wenn ich da auch so lange Sprechpausen machen müsste, könnte ich das Teil in die Tonne kloppen. Ja, das geht gar nicht im Auto. So, wie auch immer, der Google Second Gen Nest Hub ist draußen und durchaus eine interessante Sache für die Leute, die tatsächlich im Google-Universum unterwegs sind. Die Erfolgsstory von MediaTek setzt sich weiter. Immer mehr Firmen springen vom Schiff Qualcomm runter. So jetzt auch Xiaomi und Oppo, die zunehmend auf MediaTek-Prozessoren setzen, auch bei ihren Flaggschiff-Geräten. Und ich finde das gar nicht so schlecht. MediaTek ist auch technisch stark im Kommen. Und das ist die Quittung. Das ist die Quittung, die es gibt, ja, wenn man hier probiert, Firmen oder ganze Handelsräume zu attackieren. dann gibt es eben auch die entsprechenden Antworten. Dann werden eben auch weniger Chips aus dem Ausland geholt. Ja, dann werden eben weniger Qualcomm-Chips gekauft. Stattdessen werden dann eigene Firmen wie MediaTek eben gepusht, damit die eben ihre Technik nach vorne bringen. Ehrlich gesagt, ich finde das eine super Sache. Die MediaTek-Prozessoren waren immer sehr, sehr sympathisch und die haben auch durchaus ihre Vorzüge. Die alles wartet jetzt auf den MediaTek Dimensity 2000 Prozessor, der im zweiten Quartal ausgeliefert wird von MediaTek, und da wird sich dann herauskristallisieren, dass der von der Performance her sehr, sehr nah, vielleicht sogar ebenbürtig ist mit den aktuellen Snapdragon Prozessoren, ja. Und damit, man kann es ja fast schon sagen, der 1200er gegen den 888er Snapdragon muss ich schon sagen, ziemlich nah beieinander. Ja. In manchen Gebieten ist der sogar schneller. Ja. Und der Dimensity 2000 Prozessor, da wird erwartet, dass der eine ganze Schippe drauflegt. Nicht schlecht, und somit bin ich ganz, ganz froh, und damit kommt ein neuer Player auch eben in die High-End-Geschichte. Bisher war der schon sehr präsent, aber eben nur in den ganz günstigen chinesischen Low-End-Geräten. Ja, das hat sich jetzt massiv geändert. MediaTek ist dann High-End angekommen, und mittlerweile pfeifen es die Spatzen von den Dächern. Und Qualcomm hat ein erstes Problem jetzt momentan. So wird hier auch gerade die Tech-Presse zitiert. Ja, und dass eben jetzt Xiaomi und Oppo zu MediaTek geneigt sind. Wahnsinn. Das Red Magic 6 Pro ist ja auch ein Gaming-Phone, ja, mit 165 Hertz Display. Ja, das ist eine Zahl, ja. Ja, genau. Das Ding kommt mit dem Snapdragon 888er Prozessor und hat einen Turbofan eingebaut, also ein richtiger Kühler, damit man eben auch längere Zeit zocken kann. Die kleinste Version 12 GB, 128 GB Speicher, und auch eine Version mit 16 GB, 256 GB Speicher mit LPDDR5 RAM, UFS 3.1 Storage. Das heißt, da geht die Post ab, so wie es sich für ein Gaming-Phone gehört. Ja, 6,8 Zoll AMOLED-Display, damit man auch was erkennen kann, ja, und nicht ein Daumen schon das ganze Display verdeckt. Ja, auch das richtig. Touch-Sampling-Rate 500 Hertz, da können die Daumen und die Finger glühen. Ja. Und das heißt also, hier kann man einiges erwarten. Auch die Shoulder-Buttons, die da drin sind, also das sind zwei zusätzliche Tasten oben, ne, dass man das so halten kann wie ein Controller, links, rechts, oben, ne, sind diese sogenannten Shoulder-Triggers. Ja, auch die werden mit 400 Hertz Touch-Sampling-Frequenz abgefragt. Ne, was immer das auch heißen soll. Ja, okay. Man kann es übertreiben, aber ich schenke mir das jetzt, das Ganze. Ja, und ja, gut. Die Kameras werden auch sehr interessant sein, allerdings ist da nicht der Fokus drauf. 64 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 2 Megapixel Tiefensensor, 8 Megapixel Selfie-Kamera, da merkt ihr schon, okay, ja, das sind grundlegende Eigenschaften. Da darf man jetzt keine super Ultra-Kamera erwarten, das ist nicht dafür gedacht, das ist kein Kamerafon, das ist ein Gamerphone. Und das macht's gut. Auch die 66 Watt Fast Charging Funktion ist da sehr, sehr nützlich dafür. Red Magic OS 4.0. Und die Preise sind auch sehr gut, meiner Meinung nach, für so ein Gaming Phone. Das Red Magic 6 mit 12 GB RAM und 128 GB Storage kostet 599 Euro. Für die zu erwartende Leistung ist das sehr, sehr gut. Das Red Magic 6 Pro mit 16 GB RAM und 256 GB Speicher kostet nur 699. Also, da muss ich sagen, richtig guter Preis. Das Einzige, was hier meiner Meinung nach ein bisschen schade ist, ist, die kleine Version gibt es nur in Black, und die große Version, die gibt es nur in Silber. Das nennt sich dann Eclipse Black und Moon Silver. Ja. Aber okay, was soll's. Ist zwar nicht ganz so optimal, aber ehrlich gesagt, die Farbe ist eigentlich das Letzte, nach was ich gucke da. Ne? So sieht's aus. Optisch sieht das auf jeden Fall mal nach einem Gamerphone aus. Schön. Nicht zu langweilig auf der Rückseite. Vorne natürlich, ja, wie zu erwarten, gähnende Langeweile. Ja, mit einem Bezel oben und unten. Nicht ganz so groß. Also sie haben sich schon angestrengt. Trotzdem etwas, fast schon ein bisschen altbacken, muss ich sagen. Ja, das erwartet man eigentlich heute ja nicht mehr von so einem Gerät. Gut, bei der schwachen Selfie-Kamera mit 8 Megapixel hat man halt auch die Möglichkeit gehabt, hier so einen Mini-Sensor zu verbauen, der nicht weiter oben auffällt und entsprechend dann oben dieser Bezel auch nicht so viel Platz verbraucht. Ja, okay, wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall ein guter Anwärter als Gaming-Phone, vor allem zu dem Preis. Ich glaube, da wird die Konkurrenz ja schwer haben. Die Leistung ist ähnlich wie die der Konkurrenz und von daher hat man hier auch wohl keine großen Probleme. Die Konkurrenz, die werde ich nachher noch etwas genauer nennen, ja, oder mal so zwischendrin immer mal wieder, ja, weil, wie gesagt, da ist einiges Interessantes passiert. Ein neues V40 ist aufgetaucht. Das Design, wo ich letzte Woche noch als Unsinn abgetan habe, scheint sich wohl herauskristallisiert zu haben, dass das wohl dann tatsächlich doch so ist. Die Kamera sieht da sehr seltsam aus, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht, aber ja, was soll's. Wenn's gut ist, ist es ja in Ordnung. Ja, ansonsten müssen wir mal gucken. Es handelt sich da wohl offenbar um das Honor V40 Lite. In der Luxury Edition, ob das jetzt, wie das jetzt technisch auch ist, kann man noch nicht genau sagen. Da sind jetzt eben nur mal die Bilder aufgetaucht. Natürlich, wenn es Lite heißt, wird es an das normale V40 da auch nicht rankommen. Es gibt ja auch V40 Pro noch. Abwarten, das wird alles noch in der nächsten Zeit genauer erörtert werden. Das IQ Neo 5. Das schimpft sich das Gaming-Phone, das man sich leisten kann. Ja, für $385. Das ist ja nicht schlecht. Aber ich sag's euch gleich, ihr könnt da natürlich nicht dasselbe erwarten wie von dem Red Magic 6 Pro Gaming-Phone. Obwohl das ja auch sehr, sehr günstig ist, ab 599, aber das hier wird nicht drankommen an die Leistung. Ja. Das sieht man schon am Prozessor, am verbauten. Das ist ein Snapdragon 870 Prozessor. Das ist okay, also ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ihr da gleich zurückschrecken müsst. Ja. Nur geht davon aus, wenn ihr das tatsächlich für Gaming benutzt, also da ist ein Jahr, maximal 2 Jahre die absolute Obergrenze. Dann könnt ihr das Ding eintauschen gegen ein neues Gaming-Phone, weil dann nämlich die neuen Spiele schon längst nicht mehr darauf richtig fließend funktionieren. Ja, ich sag immer, das ist der Shooter-Effekt. Könnt ihr beobachten, ja. Bei Call of Duty habe ich es deutlich gesehen, ja. Ich habe da, als das rauskam, war mein Honor View 20 ziemlich performant gegenüber vielen, vielen anderen Phones. Was soll ich sagen? Also, das hat sich schon fast wie Cheaten angespielt, wenn man angefühlt, ja, wenn man mit so einem schnellen Handy das gezockt hat, ja. Da hat man die Gegner schon platt gemacht, nur bevor die einen auf dem Screen gesehen haben. Sorry. Ist nun mal so, ja. Vorsprung durch Technik war schon immer so. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wie sich das dann eben schlägt in ein Jahr, 2 Jahren, Sicherlich wird es dann eben problematischer werden. Ansonsten sind aber die Leistungsdaten oder zumindest die Ausstattung ganz gut. Es gibt Versionen mit 8 GB, aber auch mit 12 GB RAM mit jeweils 128 GB oder 256 GB interner UFS 3.1 Storage. 6,62 Zoll Display, halt etwas kleiner als das Red Magic 6 Pro. Das Kamera-Setup ist nochmals etwas, kleiner. Ja. 16-Megapixel-Kamera geht ja noch für einen Selfie-Shooter, aber hinten dann 48-Megapixel-Kamera als Hauptkamera und eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Zwei 2-Megapixel-Module vermutlich für Makroaufnahmen und eben Tiefenerkennung. 4400 mAh Akku mit 66 Watt Fast Charging. Auch das wird sich da mal zeigen, wie viel Strom da verbraucht wird. Der Preis ist natürlich hier unschlagbar mit 320 Euro. Das spricht dann etwa 385 Dollar. Offenbar wollen die dann tatsächlich hier den Europreis so rausbringen. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Oder das sind einfach nur von der chinesischen Währung aus umgerechnet. Dann kann man davon ausgehen, dass es dann eben doch etwas teurer wird. Ansonsten Gaming Phone. Ich weiß nicht, ob man das so sagen soll bei diesem Gerät mit diesem Prozessor. Vielleicht kann man es machen. Ja, gibt es auch ein Low Profile Gaming Phone? Oder Gaming-System, weiß nicht. Aber auf jeden Fall, man kann es zum Spielen nutzen, sicherlich noch ein Jahr, ohne dass man es gleich vor Zorn an die Wand haut. Ja. Wobei das natürlich bei einem Gaming-Phone immer wieder passieren kann, denn es kann schon sehr frustrierend sein. Also immer aufpassen, ich habe da immer Angst davor, ja, wenn ich das Smartphone in der Hand habe, ne. Zum Glück habe ich mich besser unter Kontrolle als früher. Ja. Also früher, da sind die Joysticks und Mäuse reihenweise an die Wand geflogen. Ja, und auch eine Tastatur hat es mal zerbröselt. Ja. Aber ne, das ist, vielleicht, weil ich das auch nicht mehr so wettbewerbsmäßig mache. Ja, den E-Sport. Ja, und das mir halt ein bisschen lockerer angehe. Wenn man mal bei Battlefield, welches war es? Battlefield 2? Das Battlefield 2, glaube ich, ja. Wenn man da dann, es war sogar bei Battlefield 4. Ah, genau, richtig. So alt ist das Ding schon, ja. Auf dem Computer, also auf dem PC, die PC-Version. Mittlerweile zocke ich nur noch die PlayStation-Version, aber wie gesagt, weil es eben nicht mehr wettbewerbsmäßig ist. Ja, und wenn man dann eben bei Battlefield 4 zockt und um jeden Platz kämpft, ja, um jeden Sieg kämpft und dann hier, was ist es, stundenlang, Stunde um Stunde um Stunde, ja, dann hier eine Hochspannung steht, ja, dann können einem auch mal die Nerven durchgehen, ne? Ist klar. Ja. Es ist wie mit dem frustrierten Fußballer, ja, der dann immer und immer und immer wieder ausgetrickst wird, ausgetrippelt wird, ja, von seinem Gegenspieler, den er decken muss, ja, und irgendwann, ne, dann kommt's im Duschen, dann gibt's die Blutgrätsche, ja, und zack. Ja, Nature. Google will jetzt weniger Einnahmen fordern von den Entwicklern, die Programme in den Play Store einstellen. Das ist eine gute Sache. Und zwar für Entwickler, die wenig Umsatz machen, kommt es sehr, sehr gut. Denn es werden statt 30% nur noch 15%. Ja, ihr habt richtig gehört, nur noch 15% einbehalten von Google. Das heißt 15% weniger als jetzt. Aber das gilt nur für die erste Million Einnahmen, die ein Entwickler mit dem Play-Billing-System von Google Play Store einnimmt. Also wer schon über eine Million eingenommen hat, der muss weiterhin die 30% Abgabe zahlen. Ich finde es ehrlich gesagt nur fair und gut. Kleine Entwickler werden damit gefördert, kriegen mehr Geld. Aber wer schon so eine Million verdient hat an Einnahmen im Play Store, der kann dann ruhig auch sich dem harten Alltag stellen und dann eben auch hier mehr Ausgaben bezahlen. Ja, warum nicht? Ich finde es ganz gut. Aber natürlich wird es wieder von Epic, ja, Epic Games, ganz anders dargestellt. In einem Artikel wird gesagt, das ist alles nur ein Trick und die wollen damit nur die Kleinen als als Masse nutzen, um jetzt zu zeigen, wir sind ja gar nicht so schlimm, ja, und die Großen sollen dann weiter bluten. Dazu kann ich noch sagen, mit Epic Games habe ich überhaupt kein Mitleid. Ja? Also tut mir furchtbar leid, aber wer seine Basis, seine Gamer schon so schröpft, ja, der kann auch gern im Play Store auch ein bisschen geschröpft werden. Und jede Firma hat zumindest bei Android auch die Möglichkeit, am Play Store vorbei das zu machen. Das hat ja auch Epic Games gemacht. Und jetzt hier der Versuch, noch mehr Geld zu machen. Klar, weil dann vielleicht ein paar Downloads fallen da vielleicht weg, wenn das nicht im Play Store ist. Und man muss es dann außerhalb vom Play Store laden und sagen halt vielleicht einige Leute, ah nee, das ist mir zu unsicher oder das ist mir zu viel Stress. Das mache ich jetzt nicht, ne? Okay, muss man eben damit rechnen, ne? Muss man damit leben. Ne? Aber auf der anderen Seite, wer dann eben mehr Kohle machen will, der muss sich eben auch dann an diese Gepflogenheiten halten, die eben bei so einem Shop existieren. Das ist, der Laden gehört Google, okay? Und wer dort seine Produkte anbieten will, der muss auch auf diese Bedingungen eben mit diesen Bedingungen einverstanden sein und ansonsten nicht. Weil ansonsten macht keiner mehr so einen Laden auf. Ich meine, denken die, dass Google eine Wohlfahrtsgemeinschaft ist? Dass die Android kostenlos entwickelt haben? Dass die Android das AOSP kostenlos verteilen? Dass die relativ wenig an Lizenzbedingungen verlangen, ja, könnt ihr mal zu Microsoft gehen und mal da fragen, was die alles wollen für, ne, dass ihr, ja, an Windows Phone gibt's glaube ich offiziell nicht mehr, aber, ne, das war zum Beispiel sowas, oder sagen, geht doch mal zu Apple und sagt, ja, ich will in meinem neuen Gerät hier, das ich entwickelt habe, möchte ich gern iOS laufen lassen, ne? Genau, dann das Einzige, was man da hört, ne, Smithers, wo sind die Hunde? Aber ansonsten, ne, ja, war's das. Und jetzt kommt hier so eine Firma, stellt das alles zur Verfügung und dann darf die noch nicht mal festlegen, wie viel Kohle sie macht aus dem Play Store. Also ich habe ja bin ich eher selten ein Sprecher für Google. Ja, aber hier muss ich sagen, mit Epic Games habe ich null Mitleid. Null. Die sollen ruhig bluten im Play Store. Ja, ganz einfach. Wer so viel Kohle macht, der kann auch ruhig ein bisschen abdrücken dafür, dass eben so eine Plattform auch am Laufen bleibt. Und ich hoffe, dass es die Richter genauso sehen. Ja, weil wir haben hier keine kleine, schützenswerte Firma, sondern wir haben hier einen großen Konzern, der damit auch Geld verdient, eben in-game Käufe beispielsweise, ja, und mit teilweise Jugendlichen auch noch gute Kohle verdient mit diesen Verkäufen und deswegen habe ich da auch keinen Bedarf, hier den Moralapostel zu spielen für diese Firma, weil die das sicherlich auch nicht verdient hat. Ja. Okay. Alright. Nächster Punkt, Huawei Assistant, ja, zeigt jetzt live E-Sports-Ergebnisse. Das finde ich sehr, sehr schön. Ist mir gar nicht aufgefallen, habe ich zufällig in der App Gallery entdeckt, dieser Hinweis. Und siehe da, Major Events kann man dort sehen, ja, Counter-Strike Go, Dota 2, League of Legends, ja, die Ergebnisse in den entsprechenden Ligen kann man dort sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schön verfolgen im Assistant, ja, also wenn ihr da auf eurem EMUI oder Magic UI Gerät, eben normalerweise ist das nach links swipe, wo normal bei den Google Geräten immer den Google Newsfeed oder wie der jetzt heißt da aufpoppt, ja, dort ist der Huawei Assistant dann mit den entsprechenden Modules, ja, Modulen, die ihr selbst ausgewählt habt. Und dort könnt ihr jetzt eben auch die Live-E-Sport-Scores auswählen. Cool. Ich erwische mich, dass ich da immer öfters reingucke. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Live-Übertragung von dem Ganzen im Assistant. Das wäre natürlich cool. Also schon mal eine Video-Live-Übertragung. Das wäre richtig cool. So, jetzt Republic of Gamer Phone, also ROG Phone 5. Ja, da habe ich ja in den letzten Wochen auch schon öfters mal darüber gesprochen und war dann eben auch relativ angetan von den technischen Daten, eben die auch dieses Gerät vorweisen kann. Meiner Meinung nach sehr interessant gewesen auch, das ROG. Klar, es war schon, naja, nee, ich kann nicht sagen, dass es teuer war. Ja, es war schon vom Preis her recht gut. Etwa $650 für das Einstiegsmodell. Allerdings ging es dann halt auch sehr viel höher. Und vielleicht hatte ich deswegen jetzt eben die Idee, okay, das ist das doch das teure Gerät gewesen. Ja, es die 12 Giga, die 16 GB Version mit 256 GB Storage kostet auch hier etwa, also um die $1,000, ja, knapp $1,000. Und das ist schon jede Menge für diese Ausstattung, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit dem Red Magic 6 Pro Gaming Phone. Also da wäre vielleicht das dann doch noch zu empfehlen, also eher zu empfehlen. Vor allem nach dem, was eben hier passiert ist bei dem obligatorischen Test von Jerry Rick Everything. Ja, Rick's Everything. Tja, ist das Republic of Gamer Phone einfach in der Mitte durchgebrochen. Ganz übel, ganz, ganz übelst. Also, er hat sich da auch ausgiebig darüber ausgelassen und hat auch in einem separaten Video nochmal gezeigt, warum das passiert ist. Offenbar ist es schuld, dass da zwei separate Akkus verbaut wurden, aber das Chassis einfach nicht genug Halt bietet, ja, um das Ganze stabil zueinander zu bringen. Somit ist es relativ einfach zu preschen. Richtig zu preschen. Ja. Und eins ist klar, das Ding dürft ihr niemals in eure Hosentasche machen. Nicht, dass das zu empfehlen ist. Ja, und euch hinsetzen. Dann ist es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nach kaputt. So empfindlich ist das Teil. Und da das Ding auch noch hinten Glas hat und genau dieses Glas eben zersplittert ist, wie verrückt. Aua, sage ich dann nur, okay? Aua. Das Gorilla-Glas vorne hat sich gut gehalten. Das Display unter dem Gorilla-Glas ist genauso durchgebrochen. Das ganze Telefon war komplett Schrott. Ja. Und das ist schon lange nicht mehr passiert bei diesen Tests von Cherry Rick Everything. Denn die Hersteller haben ziemlich schnell gelernt, dass das doch ein wichtiger Punkt ist, ja, die Stabilität. Ja, man geht nicht hin und biegt das Ganze durch, aber ja, das Ding ist ein Gaming-Phone. Und wie ich das eben schon gesagt habe, ein Gaming-Phone muss auch mal was aushalten. Ja. ich weiß, Misshandlung von Telefonen hin, Misshandlung von Telefonen her, ja, also wer das Ding natürlich auf den Tisch kloppt, vor Wut, klar, aber das sollte die Chance dann eben doch vielleicht etwas größer sein, dass es das übersteht. Bei dem jedenfalls ist es eben sehr, sehr schlecht. Außerdem hat man das Teil beim Gamen nämlich genauso in der Hand, wie man es bei einem Bandtest in der Hand hat. Links ein Daumen, rechts ein Daumen, ja, Landscape-Modus, dann wird gezockt, dann wird gedrückt, dann wird in sich verwunden. Das macht man ganz automatisch beim Zocken, ja, mit den Händen, ne? Und das heißt, da gibt es doch schon eine starke Belastung drauf. Ich würde zwar jetzt nicht sagen, dass man das beim Spielen zerbrechen kann, aber naja, okay, es ist auf jeden Fall nicht sehr vertrauenserweckend. Ne? Wie gesagt, also von der Konstruktion her, vom Rahmen her, Fehlkonstruktion. Definitiv, ich glaube, das kann man sagen. Und ich verlinke das Video mal, guckt es euch mal an, das tut einem richtig weh. Der Typ muss jede Menge Glas jetzt in den Fingerkuppen haben. Ich weiß auch nicht, entsprechend schlecht sehen auch seine Fingerkuppen aus. naja, okay. Also richtig, eine richtige Minusnote für dieses ROG Phone 5. Damit fliegt es von meiner Liste definitiv runter. Ich glaube, es war aber auch nicht drauf wegen dem Preis des großen Modells. Wäre ich spätestens jetzt runtergeflogen, dieses Asus-Gerät. Schade eigentlich. Die anderen Asus-Geräte, das betont auch Jerry Rick Everything nochmal genau hier im Video, die Vorgängerversion von diesem ROG Phone waren alle sehr, sehr robust. Schade. Ein Honor Magic Flaggschiff Phone mit einem Snapdragon 888 ist ebenfalls im Anflug, ja. So heißt es jedenfalls. Und nein, man weiß hier noch so gut wie gar nichts darüber. Und deswegen ist das Einzige, was ich euch auch sagen kann. Jedenfalls soll das unter der Honor Magic Reihe veröffentlicht werden. Warum das dann allerdings Flaggschiff Phone werden soll, weiß ich nicht. Bisher waren die Magic Geräte gerade nicht die Flaggschiff Reihe von Honor, sondern das waren eigentlich die V-Geräte, ja, also Honor V20, bei uns View 20, V30, V40, ne, und so weiter. Das waren die Flaggschiff Geräte. Magic waren eigentlich so mehr die günstigeren Teile, keine Ahnung. Ich hoffe, da sorgt Honor nicht für komplette Verwirrung. Das Redmi Note 10 Pro, weil man eben von durchgedrückten Smartphones habt. Also, wenn man sich das ROG Phone 5 anguckt, denkt man, es könnte nicht mehr schlechter werden, bis man das Redmi Note 10 Pro im Bandtest sieht. Das Ding klappt man wirklich komplett zueinander. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, ein Teil ist dann 180 Grad. Ja, also, zeigt wieder zu einem zurück. Total Structure Failure, kann man das zumindest sagen. Also, katastrophal. Auch hier, ne, ich werde einen Link da reinsetzen. Durability Test, so gegen Ende könnt ihr die schmerzvollen Aufnahmen sehen. Und das Teil übersteht auch schon den Falltest nicht, aber der Bandtest ist dann das ist der absolute Horror. Katastrophal. Und deswegen, tja, auch da muss man aufpassen, wie man das Teil handhabt, sonst ist es weg vom Fenster. Tablets. Xiaomi Mi Pad 5, habe ich auch noch was dazu zu sagen nachher, aber es gibt noch was anderes, und zwar es gibt ein neues, sehr, sehr günstiges, ich möchte fast sagen, No-Name-Pad. Ja, oder was heißt fast, ist ein No-Name-Pad. Jedenfalls, habt ihr schon mal was von King-Pad gehört? King-Pad K10 Pro? Ich auch noch nicht, ja, aber die Bewertungen sind recht gut und die Tests auch, gar nicht so übel. Als Pros sind da zum Beispiel genannt eine solide Fertigungsqualität, schöne Farben, auf dem Display natürlich gemeint, ne? Keyboard und Stylus sind mit dabei und drucksensitiv. Ja? Face Unlock, das schnell und effizient arbeitet, keine Bloatware drauf und ein traumhafter Preis, zu dem komme ich gleich noch. Nachteile ist, Batterielebenszeit bei maximaler Helligkeit nur 6 Stunden, das ist natürlich ein bisschen wenig, aber wer das verschmerzen kann, bekommt eben für den Preis sicherlich recht gute Sachen, Leistung geboten. Die Helligkeit an sich ist auch für den Außeneinsatz, naja, nicht vielleicht so perfekt geeignet. Ein bisschen schwach, also direkt im Sonnenlicht geht da wohl kaum noch was. Ja. Video und Audio von der, oder beziehungsweise Video und Foto von einem Kameramodul eher durchwachsen. Ja. Also, aber gut, beim Tablet ist das eigentlich schon Standard, ja. Leider auch Standard, dass ein Tablet immer schwach ausgestattet ist. Trotzdem aber, dass das Ganze hier, das KingPad, ja als recht günstiges Pad geführt ist und auch eben, wie gesagt, No-Name-Pad ist, hat es immerhin, und das ist schon traurig, dass man das sagen muss, dass da Markenmitbewerber, ja, teilweise aktuelle Pads verkaufen, die weniger Speicher haben, kommt das hier mit 4 GB Hauptspeicher und 64 GB Storage. Ja, immerhin kann man eine MicroSD-Karte einstecken, bis zu 512 GB Speicher zusätzlich also zur Verfügung stellen. 6000 mAh Akku, eben schon gesagt, ist nicht dann der stärkste. Eine Mali-GPU als CPU ist ein Dual-Core A75 1,8 GHz und ein 6-Core A55 1,6 GHz. Das Chipset ist ein Spreadtrum T618, also weder MediaTek noch ein Qualcomm, sondern ein Spreadtrum T618. Vielleicht das ein Grund, warum das Gerät dann eben auch so recht günstig ist. 10,1 Zoll Displaygröße. Wie gesagt, eine richtige schöne Tastatur, in die das Tablet auch wie so eine, ja, wie so ein Case dann auch reinpasst. Ja, auch, ne, sehr schön nutzen. Plus dem Stylus, der da eben mit dabei ist dann. Und das Ganze gibt es eben normalerweise nur gegen sehr, sehr viel mehr Geld. Ja, und es funktioniert auch, das Teil. Wie gesagt, die Farben sind gut, zumindest wenn man nicht draußen ist. Ja. Und hier kommt man dann ganz schnell ins Schwärmen davon, wenn man eben dann sieht, was das Gerät eben letztendlich nur kostet für das, was es bringt. $209 für diese Ausstattung inklusive Stylus und Keyboard. Also normalerweise kostet ein Stylus und Keyboard extra schon mehr als 200 Euro bei den Mitbewerbern. Das ist hier mit dabei. Ja, Tablet gibt es quasi kostenlos dazu. Ne? Wahnsinn. Nicht schlecht. Also das KingPad K10 Pro ist nicht das beste Tablet, aber eins der besten im Preis-Leistungs-Verhältnis und man kann damit wirklich was anfangen, jedenfalls mehr als die teureren von Amazon, ja, die es da gibt, die Fire Tablets. Hier kann man schon richtig arbeiten damit, vor allem eben wegen der Tastatur, die übrigens auch ein Mauspad integriert hat, also so ein Touch-Sensor-Pad, so wie es eben bei den Notebooks üblich ist, ist auch mit da drin, so dass man es komplett steuern kann wie ein Notebook, plus eben noch den Stylus mit dazu hat. Ja, also fantastische Sache. Ich bin fast schon versucht, mir so ein Teil mal zu holen, ja, um dann eben hier das genauer zu testen. Westking heißt die Firma, sagt mir wie gesagt natürlich gar nichts, deswegen auch nur Name. Ja. Und ja, ich bin positiv überrascht, dass es eben sowas da gibt. Und der Chipsatz sagt mir bisher auch nichts. Ja. Da wäre ich auch sehr, sehr neugierig, um da mit dem mal Tests zu machen, wie der von der Performance her ist. Harmony OS wird EMUI 11 auf dem Huawei P40, Mate 40 und Mate X2 im April ersetzen. Was ich natürlich als sehr cool empfinde, könnte natürlich bei anderen als nicht ganz so gut dargestellt werden. Ja, also je nachdem, ich weiß nicht, wie da einige drauf reagieren werden, die jetzt lieber am Stock Android ohne Google Play Store festhalten wollen, statt eben das Harmony OS drauf zu machen. Wobei, man kann es eigentlich auch nicht mehr Stock Android nennen. Das, was da normalerweise drauf ist, das ist schon auch von Huawei natürlich sehr stark modifiziert, das ist ganz klar. Aber trotzdem. Und von daher weiß ich nicht, ob sich jeder darüber freuen wird. Auch hier ist allerdings nicht ganz klar, ob das eben tatsächlich für weltweite Geräte zählt oder ob das nur für die chinesischen Geräte zählt. Hier ist noch nichts davon beschrieben worden. Ja, mal sehen. In der nächsten Zeit wird sich ja dann, beziehungsweise eben im April wird sich ja dann zeigen, ja, was da los ist. Habt ihr übrigens auch schon wieder Angst vom 1. April? Ich massiv dieses Jahr. Ja, also das wird wieder eine Katastrophe geben. Ich glaube, letztes Jahr war es eben nicht ganz so schlimm, da war die Welt noch im Schock von der Corona-Pandemie. Ich glaube, das wird diesmal ziemlich ausarten. Ich bin überhaupt nicht erfreut drauf. Und ich mache mir ernsthaft Gedanken, ob ich da nicht dann aus Versehen den einen oder anderen April-Scherz berichte. Und das für bare Münze halte. Meine Güte, das wird was geben. Naja, hoffen wir, dass es nicht so schlimm wird. Das, was auch schon viel diskutiert wurde, ist jetzt eingetroffen. Moment, ich muss gerade einen Schluck Schwarztee nehmen. Ah, England lässt grüßen. Meizu macht jetzt das, was viele nicht wahrhaben wollten, was aber schon angekündigt war. Huawei öffnet seinen HMS Core, ja, und dann eben seine Huawei Mobile Services, ja, für andere Hersteller. Und Meizu hat jetzt zugeschlagen. Meizu wird jetzt HMS-Services benutzen. Cool. Damit ist der erste Schritt getan, HMS-Services also Huawei Mobile Services als Konkurrenz zu Google Mobile Services aufzubauen. Auch für andere Smartphone-Hersteller, die eben die Restriktionen von Google und die Gängelungen, die eben zum Beispiel dadurch durch die US-Regierung eben entstehen können, wenn eben so ein amerikanisches Produkt genutzt wird, ja, um zu umgehen und eben da auf die Huawei-Lösungen zu setzen. Interessante Sache, Konkurrenz tut immer gut. Ich hoffe, dass das erfolgreich wird. Ich bin da relativ realistisch, denke ich, wenn ich sage, das wird bei uns noch eine ganze Weile dauern, wenn überhaupt. Meizu hat natürlich hier vorwiegend den chinesischen Markt im Blick, denn da ist ja das schon lange überfällig. Google Play Services werden ja in China normalerweise gar nicht benutzt. Das heißt, die Geräte, die es dort gibt, haben alle keinen Play Store. Dafür gibt es Dutzende von anderen chinesischen Stores, ja, und jeder Hersteller hat da seinen eigenen Store drauf, ja, manche schließen sich dann auch zusammen, was die Stores betrifft, ja, sodass mehrere Stores auf einem Gerät sind. Aber so eine richtige, starke Firma, die eben sagt, hier, ne, das ist hier ein Play Store für alle Smartphones, die teilnehmen wollen, ja, die gibt's eigentlich nicht so. Und Huawei hat eben jetzt hier mit den Mobile Services, wo ja eine ganze Latte an Sachen hinten dran stehen, Dienste, Übertragungsprotokolle und so weiter und so weiter, das alles muss ja irgendwie geregelt werden. Und da ist die Huawei App Gallery eben nur ein kleines Teil davon. Ja, viel wichtiger sind die Dienste, die eben im Hintergrund arbeiten. Und hier kann jetzt eben ein komplettes System sozusagen, ein Unterbau, sehr, sehr kostengünstig ein Gerät eben aufwerten für die Firmen, die eben vorher nur die Möglichkeit hatten, okay, hier Stock Android, ein paar Programme draufhauen, ja, Google Play gibt's nicht, stattdessen machen wir einen anderen Service drauf und anderen Play Store drauf, ja, und fertig, und das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes, und hier hat man jetzt ein komplettes System, das man eben seinen Kunden dann anbieten kann. Also für den chinesischen Markt ist das super gut. Ob das für den europäischen oder internationalen Markt dann interessant wird für die Hersteller irgendwann, das wird sich erst noch zeigen. Ich denke, das wird erstmal in China richtig anziehen müssen, und wenn es dort sich auf breiter Front durchsetzt, dann wird es eben auch international wohl umgesetzt werden. Aber vorher mache ich mir keine Illusion, dass das bei uns in absehbarer Zeit passiert. So, LG, ne, schon ein paar Mal gab es ja die Gerüchte, dass sie ihre Sachen einstellen, und jetzt, sie stellen ihre Sachen ein. Also LG Electronics hat seine Mobilfunksparte jetzt, wie das hier so schön gesagt wird, heruntergefahren, ja, und quasi dicht gemacht, ja. Offenbar aus dem Grund, weil kein Käufer gefunden wurde. Man hatte wohl probiert, mit verschiedenen Geschäftspartnern noch eine Übereinkunft zu treffen. So war zum Beispiel LG mit Volkswagen und der Vingroup in Vietnam im Gespräch, dass die Teile oder das ganze Smartphone-Business von LG übernehmen. Diese Gespräche sind wohl jetzt gescheitert. Ja? Also hat jetzt LG alle Pläne für alle neuen Smartphones erstmal gecancelt. Und damit steht es so gut wie fest, dass das hier eine Beendigung der LG-Betätigungen im Bereich Smartphones sind. LG ist wohl raus aus dem Smartphone-Business, und ganz ehrlich, es werden nicht die Letzten sein, denn das ist die Quittung für die Firmen, die denken, sie können zu viel Kohle verlangen für Geräte, die es eben anders schon günstiger gibt. Das kann man nur, wenn man einen Namen hat im Smartphone-Bereich, der die Leute so blind werden lässt, mehr Kohle auszugeben für ein Gerät, das technisch schlechter ist, als von einer Marke zu kaufen, die vielleicht nicht so bekannt ist. Mehr Leistung, besseres Gerät, weniger Kosten. Ja. Da braucht man eben Markennamen dazu. Klar, wenn jemand ein Samsung will, kauft er sich ein Samsung. Und wenn man es ihm tausendmal erklärt, dass das Gerät, das die Hälfte günstiger ist, doppelt so gut ist, dann sagt er, nein, das kann nicht sein, weil Samsung ist so eine große, bekannte Firma, so viele Samsung wurden verkauft. Das hat ja schon einen Grund, ja, warum Samsung so erfolgreich ist. Ja, und deswegen ist Samsung besser. Ja, ganz klar. Muss ja so sein. Ja. Ja. Ich lasse jetzt den Spruch mit den Millionen von Fliegen, ne, aber egal. So schlecht ist nämlich Samsung auch wieder nicht, muss man auch sagen. Nur zu teuer für das, was sie bringen. Ne. So. Also hier sieht man auf jeden Fall, der erste große ist gekippt, und mal sehen, was da noch so kommt. Anwärter gibt es genug, Sony beispielsweise könnte der nächste sein, der das System einstellt, das Smartphone-Business einstellt. Ja. Ist auch so einer, ja, der meint, weil Sony ja, so gute Spielgeräte hat und Fernseher, ja, dass dann eben auch mal, ne, das Gerät ruhig mehr kosten darf. Nee, weil smartphone-mäßig ist der Name dann eben eher, hä, was, Sony hat Smartphones? Hä? Das Xiaomi Mi Pad 5, 11 Zoll, schnelle Refresh Rate, ich habe schon darüber geschwärmt, ja, wenn das rauskommt mit den Daten, ja, die ich auch schon vorgelesen hatte, wird's richtig gut. Endlich wieder ein vernünftiges Android-Tablet, dass man sagen kann, ja, richtig, das hat richtig Leistung, das ist der Wahnsinn, ja. Preis unbekannt, aber trotzdem alleine schon die Tatsache, dass es dann ein schnelles, performantes Handy gibt mit einer Top-Ausstattung, Tablet gibt mit einer Top-Ausstattung, das ist ja fantastisch, ja. Und von daher schon mal richtig gut. Und das ist jetzt auch tatsächlich bestätigt worden, ja, und es gibt auch jetzt erste Bilder davon und man sieht jetzt deutlich, wo die Reise hingeht, nämlich vorne wie ein iPad und auf der Rückseite wie ein Xiaomi-Telefon. Vom Design her. Okay, aber wisst ihr, das ist mir vollkommen egal bei diesen technischen Daten. Das finde ich eher schade, dass es vorne das Design vom iPad übernommen haben. Das hätte schöner sein können. Aber okay, was soll's. Wie gesagt, daran soll es nicht hängen. Hauptsache die Leistung stimmt dann auch. Es wurde übrigens ein echtes System dafür entwickelt. Ja. Für dieses Gerät. Also das ist nicht das herkömmliche, normale OS, das auf den Smartphones drauf ist, sondern es ist ein Special MyUI-System, heißt MyUI for Pad und sieht auch jetzt hier auf dem ersten Screenshot, was ich da sehe, auch schon eher wie ein Linux-Desktop aus, als wie jetzt ein Android-Gerät. Das ist schon mal sehr vielversprechend. Gucken wir mal, was dann aber im Endeffekt da draus noch wird. So, jetzt muss ich aber mich ein bisschen beeilen. Es gibt ein neues Poco X3 Pro und das ist sehr erfreulich, dass die Specs da nach oben geknallt haben. Snapdragon 860 Prozessor, 120 Hertz, Bildwiederholfrequenz bei 6,67 Zoll, FHD Plus Display, UFS 3.1 Storage, große Akku mit 5160 mAh für ein kleines Handy ist das schon recht gut. Ja. 6 GB RAM als kleinste Ausstattung, 8 GB RAM als Großausstattung mit jeweils 128 oder 256 GB Storage, UFS 3.1 wie schon erwähnt und ein MicroSD-Kanzler ist ebenfalls noch drin für bis zu 1 TB zusätzlich Speicher. Gut. Das ist für so ein Poco X3, das hätte ich nicht erwartet. Damit bin ich natürlich auch positiv überrascht. Vor allem die Preise sind sehr, sehr interessant. Die 8 GB Version kostet nur 348 Euro. Die 6 GB mit 128 GB Speicher unter 300 Euro. Damit ist dieses Gerät auf jeden Fall der King momentan im Midrange-Bereich. Ja. Klar, für den High-End reicht es nicht aus, wegen dem Snapdragon 860 Prozessor, aber Midrange ist das Ding jetzt richtig weit vorne mit dabei. Preis-leistungsmäßig faszinierend. Und ich muss sagen, Poco ist zurück. Ja, das die letzten Geräte, was sie rausgebracht haben, war hier wirklich kläglich, das war wirklich peinlich, aber das hier, das ist jetzt schon eine richtige Sache. So als günstiges Gerät kann man sich das wirklich überlegen. Gar nicht so übel. Ne? Jetzt noch, ja genau, vielleicht noch ganz kurz. Honor Pad 7 soll ebenfalls am 23. März erscheinen, ja, und wird vermutlich mit einem Helio G80 SoC Chipsatz also ausgeliefert. Ja. Auch dieses Gerät ist nicht in derselben Stufe wie das MyPad 5, sondern eher wie das KingPad, das K10, was ich eben hier euch vorgestellt habe am Anfang von dem Pad. Hier mit 4 GB RAM, ja, und diesem MediaTek-Prozessor. Wie gesagt, das ist in etwa dann dieselbe Kragenweite, aber als Honor-Gerät schon bemerkenswert. Ich sehe jetzt gar nicht, wie groß ist denn das Display. Vom Namen her darauf zu schließen, dass es 7 Zoll ist, wäre falsch, denn das Huawei, Honor Pad 6 war auch kein 6 Zoll Display. Also von daher muss man erstmal noch abwarten, wie da das Display aussieht, wie groß es ist. Es sieht für mich aus wie ein 10-Zoll-Display, wenn ich das so sehe. Von daher, wie gesagt, dieselbe Kragenweite wie dieses KingPad. Dann Black Shark 4 Pro. Ja, da sind jetzt auch die Daten endgültig draußen. Ja, da wurde schon vorab jetzt ein Test gemacht. Ja, unglaublich. Also das heißt, die Daten sind soweit bestätigt. 6,67 Zoll Display, AMOLED, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 4500 mAh Akku, 120 Watt Fast Charging mit Snapdragon 888. Ja, DTS Sound, AAC, Cirrus Logic Codecs sind vorhanden. Auch ein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Dual-Lautsprecher, ja, und deswegen hat es auch bei DxOMark Audio Test, der liegt schon vor, eine sehr gute Wertung bekommen, eine der höchsten Wertungen überhaupt, nicht so schlecht, und damit ist das Ganze sehr, sehr interessant geworden, meiner Meinung nach. Vom Preis her, da muss ich gerade noch mal gucken. Ich habe noch mehr Meldungen über dieses Black Shark 4 Pro. Kamera soll übrigens auch sehr, sehr gut sein. Das hat man da auch schon gesehen. Der Snapdragon-Chipsatz 870, auch das ist jetzt wieder diese Frage, ja. Es ist nicht das performanteste Gerät wohl, aber dennoch bin ich gespannt, ob Black Shark da was gemacht hat, getrickst hat da dran, dass es doch noch recht performant wird. Ich weiß zwar nicht, inwiefern man das machen kann, aber nun ja. Gut, es wird nicht das schnellste sein von den Gaming-Phones momentan, aber ich denke, dass es doch ein sehr, sehr interessantes Gerät werden wird. So, jetzt gucke ich mal, haben wir sonst noch was? Nein, das war's. Jetzt komme ich mal zur Community. Da gab es nämlich ein paar Nachrichten. Die Community ist zurück, ja, ist ja unglaublich. Ja, hat es was damit zu tun, dass der Lockdown ein bisschen gelockert wurde? Dann wird die Community wahrscheinlich bis zum 18. April wieder verschwinden, denn der Lockdown wird wieder verschärft, natürlich. Ne? Ich habe es euch ja gesagt. Ne? Nicht zu früh lockern, schon haben wir den Salat. Jetzt haben wir wieder das Problem. Könnt ihr euch also schon mal darauf einstellen, dass ihr wieder daheim seid. Okay, hier sieht das so aus. Also, es gab zuerst mal eine Anfrage vom TZVN. Ja. Hi Rio, stimmt. Moment, halt, Moment, das war so viel. Ach, ich bin es schon gar nicht mehr gewohnt, so viele Nachrichten. Also, Hallöchen zusammen, schreibt er. Ich hätte da mal bitte mal eine Frage in die Runde. Hat jemand von euch Erfahrung mit China-Importen, zum Beispiel solche? Und dann eben das Realme GT 5G also verlinkt. Also, das ist eine kurze Frage und darauf kannst du nur eine lange Antwort geben. Denn die Sache ist eben die, dass diese Importe einfach immer ein Risiko darstellen, ganz klar. Nämlich dann, wenn es um die Gewährleistung geht, das sollte man sich natürlich überlegen. Auf der anderen Seite, ich mache es immer öfter, Sachen zu importieren. Die Qualitätssicherungen sind schon deutlich besser geworden, ja, und von daher ist das Risiko überschaubar. Zusätzlich gibt es jetzt einige Plattformen, die einem das Ganze ein bisschen weniger gefährlich machen. Zum Beispiel so Plattformen wie AliExpress. Ja, oftmals hat AliExpress hier oder AliExpress hat generell schon mal von sich aus eine Garantie, Ja. Dieser Reklamationsprozess ist zwar für unsere Verhältnisse nicht ganz transparent, aber wenn es ein Problem gibt, stellt diese Reklamation innerhalb der Frist, dann wird das Ganze seinen Lauf nehmen, und wenn man sich nicht mit dem Händler einigen kann, ja, weil das ist ja so eine Handelsplattform, also der Händler ist nicht AliExpress, sondern es ist dann eben so wie bei Amazon ein Marketplace-Händler, ja, wenn man sich da nicht einigen kann, dann schreitet AliExpress ein, und nach allem, was ich bisher hier erlebt habe, ist AliExpress sehr kulant und ziemlich unbürokratisch. Es dauert zwar von den Zeiten her immer eine Zeit lang, aber dann, wenn AliExpress einschreitet, macht es zack, zack, zack, und ihr habt das Geld auf dem Konto. Bumm. Ganz einfach. Und das sind Sachen, was sehr, sehr erfreulich ist. Auf der anderen Seite kann das natürlich das Risiko aber auch nicht ganz abmindern, ja, weil ihr immer das Problem habt, das Gerät, so teure Geräte, da werden Händler drauf bestehen, dass ihr das zurückschickt, und dann habt ihr echt ein Problem, weil das ist sehr, sehr, sehr teuer. AliExpress kann da helfen, und da müsst ihr eben genau gucken. Bei Handys gibt es oftmals eine spezielle Garantie über AliExpress, ja, die kostet meistens gar nicht so viel, und dann habt ihr zum Beispiel eine Serviceadresse in Deutschland, ja, oder zumindest in Europa, was ja dann überhaupt kein Problem mehr ist. Ihr habt Liefergarantien, zum Beispiel 10-Tage-Lieferung und so weiter. Manchmal kann es nämlich etwas länger dauern ohne diese Zusatzlieferung. Und jetzt immer mehr, warum komme ich gleich noch dazu, immer mehr wird auf AliExpress auch angeboten, dass ihr aus einem europäischen Land verschickt. Ja, also das heißt, die sind ja nicht blöd, ne? Ich meine, die schicken dann quasi mit großen Lieferungen an einen, was weiß ich, kleinen, unbekannten, ja, Lagerhändler, ja, hunderte von Geräte. Und von dort aus werden die dann nach ganz Europa verschickt. Und damit entfällt für euch natürlich gleich die nächste Frage: Zoll und auch die Umsatzsteuer komplett. Ja, okay? Das ist nämlich etwas, was natürlich bei Geräten über 22 Euro und demnächst bei allem, ja, da komme ich noch dazu, anfällt. Bis 150 Euro zahlt ihr nur die Umsatzsteuer. Ja, zusätzlich müsst ihr also ausrechnen, ja, wenn ihr also etwas kauft, 19% kommen da dazu, rechne damit, dass ihr das bezahlen müsst. Wenn ihr Glück habt, müsst ihr es nicht bezahlen, wenn es nämlich so durch den Zoll geht, passiert oft. Ja, aber auch nicht so oft, dass man das sagen kann, das ist die Regel. Okay, geht davon aus, dass ihr das zahlen müsst. Ab 150 Euro kommen dann noch Zollgebühren dazu, und das hängt dann jeweils von dem Land ab. Den entsprechenden Zollsatz findet ihr im Internet auf zoll.de. Könnt ihr euch durchklicken. Es ist viel Klickerei, aber im Prinzip ist es dann recht einfach zu sehen, was jetzt so ein Produkt denn eben an Zoll kosten wird. Ja? Natürlich kommt das eben dazu. Wenn ihr aber bei AliExpress bestellt und wählt Versand aus, zum Beispiel, oftmals ist es Frankreich, Spanien. Ja. Wenn ihr von diesen Ländern aus schicken lässt, zahlt ihr weder Umsatzsteuer noch zahlt ihr Zollgebühren. Allerdings verändert sich dann manchmal der Preis vom Gerät natürlich geringfügig oder die Versandkosten. Das ist ganz klar, weil, ich weiß nicht, die Post in China arbeitet wohl fast kostenlos, während natürlich in Europa die entsprechenden Firmen, ordentlich was wollen für die Pakete. Ne? Ganz klar. Weiß nicht, wie die in China das machen, aber okay. Auf jeden Fall so funktioniert es. Und wenn ihr also danach schaut, könnt ihr relativ sicher die Geräte erstmal geschickt bekommen, und ihr müsst euch nicht um Zoll kümmern. Und wie gesagt, oftmals sind dann eben auch europäische Serviceadressen vorhanden. Alles immer genau gucken, bei diesen Bedingungen, sobald ihr das Produkt bei AliExpress auswählt, könnt ihr hier bei Bestand zum Beispiel draufklicken und dort könnt ihr dann sehen, was es alles gibt. Steht dort nichts, wie zum Beispiel Lieferung aus Frankreich, Spanien oder Ähnliches, ja, oder zum Beispiel Sondergarantie, dann gibt es das bei diesem Händler nicht. Und dann müsst ihr gucken, ob es vielleicht einen anderen Händler gibt, der dieses Produkt hat bei AliExpress. Und oftmals sind es sehr, sehr viele verschiedene. Irgendeiner hat es dann eben doch schon dabei. So, dann schreibt er weiter: Ich weiß nur nicht, wie sehr ich mich auf Dauer die englische Firmware stören wird. Deutsch ist halt komfortabler. Ohne Root bekommt man das wohl nicht weg. Also bei den allermeisten Geräten ist nicht die chinesische Version drauf, wenn die bestellt wird als für die natürlich, aus deren ihr sich Exportgerät, ja, sondern es ist die internationale Version drauf. Und bei der internationalen Version ist auf jeden Fall auch Deutsch mit drauf. Das ist nämlich genau dieselbe Google-Version, die eben so normalerweise ausgeliefert wird. Es gibt nur eine Android-Version international und die hat viele Dutzende von Sprachen. Also die haben, wow, ja, da könnt ihr alles Mögliche auswählen. Nur es gibt nur die eine spezielle Version und zwar die chinesische Version. Die hat meistens nur Chinesisch und Englisch. Aber die ist normalerweise nicht drauf, wenn ihr das Gerät bestellt. Auch da gucken, was die Händler in ihren Angeboten reinschreiben. Da steht nämlich oft internationale Version mit Play Store. Wenn ihr nämlich die chinesische Version habt, dann ist Englisch das geringste Problem. Denn dann habt ihr nämlich auch keinen Play Store. Ja? Also nicht die chinesische Version am besten bestellen, wenn ihr einen Play Store wollt, ja, sondern einfach die internationale Version danach gucken. Aber fast alle Geräte, die hier bei AliExpress zum Beispiel bei dem Realme angezeigt werden, von den verschiedenen Händlern, sind fast alle mit internationaler Software. Die wissen ja natürlich auch, dass das mit Sicherheit zurückkommen wird, ja, oder zumindest, dass die Kunden unzufrieden sind und miese Bewertungen abgeben, wenn eben dieses Gerät nicht die internationale Version drauf hat. Und noch was, diese Händler machen alles dafür, dass sie keine negativen Bewertungen bekommen. Also bevor ihr eine negative Bewertung reinhaut, bitte, die chinesischen Händler werden richtig sauer, wenn ihr das macht. Okay, so richtig sauer. Und dann schalten die auch auf stur. Sprecht zuerst mit denen, ihr habt keinen Megadruck, ihr habt durchaus ein paar Tage Zeit für diese Reklamation, ja, macht es, bleibt am Ball und erst wenn ihr merkt, okay, das dauert jetzt sehr, sehr lange, die Reklamationszeit ist fast abgelaufen, dann schreibt ihr nochmal deutlicher, also ihr seid gezwungen, eine schlechte Bewertung zu machen, ja. Und meistens ist das dann das sofortige Trigger von denen, sofort alles in die Wege zu leiten, was ihr wollt, damit die ja keine schlechte Bewertung bekommen. Es ist denen ja Traum offenbar. Es scheint in China wohl noch schlimmer zu sein als bei uns. Die Leute gucken wohl nur noch auf die Bewertung von den Stores. Und wenn da nicht Top-Bewertung ist, dann ist das sofort vorbei. Dann bestellen die dort gar nichts. Also das ist wirklich ganz, ganz übel und deswegen müssen die dort wirklich schauen, dass das auch klappt und die betteln als wirklich um die Bewertungen in den Stores für eine gute Bewertung. Die machen alles Mögliche dafür. Das ist echt schlimm. Fast schon peinlich manchmal. Gut, dann schreibt der Nachtzug. Ich kaufe viel in China, bei Ali jedoch nur Kleinzeugs im Wert von unter 25 Euro. Inklusive Versand, über 25 Euro muss man zur Abholung auf jeden Fall extra zum Zollamt fahren und Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Ab dem 1.7. schon ab dem 1. Cent der extra Aufwand zur Abholung lohnt sich dann nicht mehr für Kleinzeugs. Und bei teuren Bestellungen muss man ausrechnen, ob sich der Preis mit Steuer noch lohnt. Also lieber Nachtzug, da habe ich aber andere Erfahrungen gemacht. Ich bestelle wöchentlich bei AliExpress und ich musste nur ein einziges Mal auf den Zoll, zum Zoll fahren, um Gerät abzuholen. Und zwar waren das wohl zwei Gründe. Einmal war der Preis über der Grenze von 22 Euro. Und zweitens war das ein Gerät, wo die CE-Zulassung gefehlt hat. Ich habe dann dem Beamten auf dem Zoll erklärt, dass ich das Gerät nicht für den normalen Einsatz nutze, sondern nur für Bastel-Testzwecke, weil ich Elektronik-Fan bin. Das hat er dann gelten lassen bei so einem kleinen Gerät, ja, das auch keinen Anschluss direkt für 220 Volt hatte, sondern nur einen 12-Volt-Anschluss. Nachdem ich das versichert habe, dass ich das nicht in ein Fahrzeug einbaue, ja, was ich auch tatsächlich nicht vorhatte und auch nicht gemacht habe, hat er mir das Gerät dann halt herausgegeben. So, das war das einzige Mal. Und ich habe wirklich, also ich glaube, ich habe in den letzten 2-3 Jahren hunderte von Bestellungen gemacht auf AliExpress. Ich habe dort Platin-Status. Ja, also das kriegt man ja, je nachdem wie viel man bestellt, dann kriegt man immer Status. Und bin kurz vom Diamant, also das ist definitiv eher ein Problem, lieber Nachtzug, mit deinem Zollamt. Ja, ich würde da auch mal nachfragen, warum das so ist in deiner Region. Ja, oder ob die dich schon führen, aus irgendwelchen Gründen, dass deine Lieferung generell hier speziell geprüft werden müssen. Ja, ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Ich weiß, es gibt solche Listen, solche Adressen. Ja, wenn dort was hinkommt, dann wird auf jeden Fall sofort ein Mechanismus in Aktion gesetzt. Da fragt man sich natürlich, warum ist das so? Hast du vielleicht schon mal irgendwas gehabt, wo beanstandet wurde und deswegen bist du auf irgendeiner Liste gelandet? Ich kenne jemanden, der hat einen Anhänger bestellt, ja, in Form von einer Patrone. Das war ein schlimmer Fehler. Das Ding ist in Frankfurt gelandet, ein paar hundert Kilometer hinfahren müssen, ja. Also ich nicht, sondern Bekannte. Und ein paar hundert Kilometer hinfahren müssen, ja. Und dort war dann in einem Hochsicherheitstrakt, in einem Raum, der Sprengstoff gesichert ist, ja, also es ist ein Bunker gewesen, ja, dort wurde dann das Paket, durfte sie das Paket dann im Beisein von mehreren Beamten in Schutzausrüstung öffnen. ich weiß, dass diese Adresse jetzt auf einer Liste ist und wenn nur ein Gummibärchen dorthin geschickt wird aus dem Ausland, wird das Teil überprüft und kann nur noch abgeholt werden auf dem zuständigen Zollamt. Also ich glaube, da ist es eher ein spezielles Problem. Ja? Ansonsten unter 22 Euro bisher kein Problem. Allerdings, du hast recht, mit dieser Grenze von 22 Euro, die fällt nämlich bald weg. Ab 1.7. ist Schluss mit der umsatzsteuerfreien Einfuhr von Sachen. Das heißt nämlich dann, dass ihr auch für Sachen, die weniger als 22 Euro kosten, Umsatzsteuer zahlen müsst. Das heißt auch, wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, für 10 Euro was holt, ja, müsst ihr dann eben 1,90 Euro Umsatzsteuer bezahlen. Das ist nicht das Schlimme. Das Schlimme dabei ist, dass man eben dann entweder das Teil abholen muss, aber das kann man natürlich auch machen. Man kann es sich von der Post schicken lassen. Da muss man dann eben ausrechnen, was einen mehr kostet. Für mich wäre es zum Beispiel besser, wenn die Post mir das schickt. Das kostet 5 Euro Gebühr, ja, für die Entgegennahme. Und man muss eben beim Postboten bezahlen, beziehungsweise beim DHL-Fahrer bezahlen, ja, diese Umsatzsteuer plus diese 5 Euro Gebühr. Für mich wird es sich deswegen lohnen, weil ich zu meinem Zollamt einen weiteren Weg habe. Ja, also es wird mich mehr kosten, dorthin zu fahren und es zu holen. Zeit will ich gar nicht erst berechnen, ja, um wieder zurückzufahren. Und deswegen würde ich es dann lieber von der Post schicken lassen. Das ist überhaupt kein Problem, das kann man machen. Unter Umständen muss man es beantragen. Bei mir geht es automatisch auch. Ja, das war letztens passiert, wo ich, das habe ich auch erwartet, ja, wo etwas deutlich über 40 Euro gelegen hatte. Und dann ist einfach der Postfahrer gekommen, hat geklingelt, ich habe auch keine Benachrichtigung vorher bekommen oder ähnliches, hat es einfach geklingelt. 5 Euro Gebühr plus Umsatzsteuer und fertig. Ne? Super. Also kein Thema, geht. Ansonsten finde ich das natürlich schon ein starkes Stück. Da empfiehlt sich natürlich, hier die Sachen dann zu sammeln, weil du sagst, ja, für Kleinkram unter 22 Euro ist das natürlich dann nicht mehr lohnenswert. Richtig. Aber bitte bedenke, du hast ja dann keine 22-Euro-Grenze mehr, sondern dann ist deine Grenze 150 Euro. Du musst ja eh Umsatzsteuer bezahlen. Ja? Also kannst du auch mehr Sachen bestellen. Ja? Und es muss ja sowieso zollamtlich dann abgefertigt werden. Dann kannst du auch mehr Sachen bestellen, nämlich bis zu 150 Euro. Erst dann gibt es ja noch zusätzlich Zollgebühren. Vorher wird auch weiterhin nur die Umsatzsteuer berechnet. So, das heißt, ich werde meine Bestellungen dann bündeln. Ja. Ich bin sicher, da wird es auch von, oder das heißt, ich bin sicher, da gibt es ja jetzt schon Möglichkeiten über AliExpress, dass man den AliExpress-Versand wählt und dann oftmals bei verschiedenen Händlern die Möglichkeit hat, das wird sich in Zukunft noch weiter ausbauen, zu wählen, dass man alles in einem Paket haben möchte. Dann wird nämlich dieses Paket, diese ganzen Sachen von AliExpress zentral quasi zusammengeführt, neu verpackt, dann kommt ein Paket mit dem entsprechenden Wert, da müsst ihr eben nur einmal hin und müsst nur einmal die Umsatzsteuer bezahlen und fertig. Ja, die sind ja nicht blöd. Ja. Und wie gesagt, auch weiterhin öfters werden immer mehr Sachen angeboten, die eben direkt aus diesen EU-Ländern dann zu euch schicken. Ne? Genau. Ja, also das ist das, hier hat auch der Nachzug geschrieben, es gibt auch China-Shops, welche ihre Waren zuerst an ein europäisches Lager senden, dort umverpacken und dann an Kunden liefern. Dann läuft es für den Endkunden gar nicht durch den Zoll. Damit fällt auch der Besuch beim Zollamt der Stichproben weg, um nachzuweisen, was bezahlt wurde. Bei Ali sind das aber alles Einzelanbieter, die in der Regel ohne Europa-Lager versenden. Das stimmt aber so nicht. Auch da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Also mittlerweile hält sich das schon fast die Waage. Ich meine, bist du ganz aktuell gerade mit AliExpress unterwegs? Ich weiß nicht genau. Mir ist es gerade in den letzten Wochen sehr, sehr stark aufgefallen. Ich kann jede Spüleablage mittlerweile auch aus Frankreich schicken lassen. Ja. Zugegeben, es geht nicht bei allen Teilen, aber es geht immer mehr, bei immer mehr Teilen. Und eben zusätzlich gibt es noch immer mehr Händler, die auch das ermöglichen lassen, dass hier die Einzellieferungen zusammengefasst werden, zwar nicht in Europa verschickt werden, aber dann eben als Einzellieferungen zusammenkommen. Und wie gesagt, ich werde dann eben meine Sachen bündeln lassen, ja, und dann eben auch hier diese Umsatzsteuer quasi einmal in einem Rutsch bezahlen, wenn ich sie eh bezahlen muss, ja. Denn ehrlich gesagt, wenn ich mir angucke, wie unverschämt die Preise von unseren Händlern sind, ja, dann pfeife ich darauf, dass das Ding an den Zoll geht, ja. Also so viel teurer und umständlicher durch das Ganze kann es gar nicht sein, ja. Wenn ich mir das als angucke hier, auf Amazon, ja, gibt es hier drei Mega, das sind so Boards, so Arduino-Clones, ja, gibt es drei Stück für 9,99. Also für 10 Euro kriege ich fast 10 Stück über AliExpress. Ja. Also wenn ich da größere Stückzahlen brauche, ja, ich bestelle 100 Stück bei AliExpress, so viel. So teuer kann das gar nicht sein, dass sich das dann jemals lohnen würde, darauf zu verzichten, das bei AliExpress zu bestellen. Naja, egal. Auf jeden Fall, es birgt natürlich immer seine Risiken, wenn man Handys importiert, wegen der Garantiegeschichte. Ja. Bei anderen Teilen, wie gesagt, jetzt halt angesagt ab dem 1.7., ja, hier vielleicht das dann bündeln lassen, ja, mir halt bei, auch bei einem Händler zum Beispiel mehr bestellen, oftmals sieht man das auch, ja, und bis 1.7. ist übrigens noch ein bisschen Zeit, ich stock mir da noch die den Leuchtdiodenvorrat auf, ja, und werde auch noch meine Widerstandssammlung, ja, aufpeppen. Das hat also jetzt nichts Politisches zu tun. meine Widerstände, ja, werde ich hier auffrischen. Von einigen Werten, von einigen Obenwerten habe ich nicht mehr genug da. Ja, dann wird hier aufgestockt halt und ja, schnell noch ein paar hundert Potentiometer holen und dann habe ich für die nächsten Jahre eh meine Ruhe. Ja, so sieht's aus. Und ja, wenn man da mal guckt, ne, die Arduino und Raspberry Pi Packs, die es da gibt, ne, auf Amazon 40 Euro und dort unter 10 Euro bei AliExpress, lohnt sich auf jeden Fall. Egal, ob man dafür Umsatzsteuer zahlen muss oder nicht. So, dann komme ich jetzt ganz schnell noch zur App der Woche. Das sind eigentlich sogar zwei Apps. Letzte Woche hatten wir den C64 SID Player. Ja, und diesmal ist es, also SID Amp hat er geheißen. Und jetzt haben wir den Amiga Mod Player. Ja, der optisch einfach fantastisch ist. Ja, und deswegen wurde er sofort hier App der Woche. Die Übersicht ist phänomenal gut. Man kann die Samples sich einblenden lassen, auch die Namen. Meistens wird es genutzt für Credits, ja. Und natürlich kann man auch, was heißt natürlich, man hat einen Equalizer, den man grafisch einblenden lassen kann. Die einzelnen Channels kriegt man dann also angezeigt, ja. Wie die Wellenform da dargestellt, sondern so richtig super cool. Und das finde ich absolut der Hammer. Die Tracks kriegt man angezeigt, ja. Und so wie sie eben so gespielt werden mit den Noten, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, D, 6, 3, 1, 4 und so weiter und so weiter, ja. Und das, der absolute Hammer ist, ihr könnt die Spuren einzeln ausschalten, indem ihr einfach draufklickt, ja. Also ich mache jetzt nur die letzte Spur, ja. Und dann mache ich die erste dazu. Jetzt noch eine. Ne? Und immer noch, die dritte Spur fehlt immer noch komplett. Ne? Die mache ich jetzt dazu. Achtung, dann ist es Pass. Und, ne? Also, das passt dazu. Ihr seht, das ist alles absolut fantastisch, ja. Und deswegen, also der Amiga Mod Player ist über alle Zweifel haben. So lange, bis es dazu kommt, dass es eben nur für Mod-Files ist und sonst eben nichts. Also es sind sehr, sehr wenige File-Formate werden hier eben unterstützt. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Deswegen musste ich noch als App da auch noch ein zusätzlicher Player erbringen. Der ist genau das Gegenteil von dem Amiga Mod Player, der XMP Mod Player. der ist nämlich super spartanisch, bietet die ganzen Funktionen nicht, die der Amiga Mod Player hat, aber der hat eine riesen Liste von Mod-Files, die unterstützt werden. Sogar Octalizer-Files sind da, mein alter Soundtracker, den ich genutzt habe. Ja. Und jede Menge MAD-Files, Mod-Files, XMP-Files, die .okta-Files, Octamed, alles mögliche. Also eine Riesenliste von Soundtracker-File-Formaten sind da drauf unterstützt. Auch wenn das Abspielen funktioniert, ist das natürlich leider optisch alles andere als schön, aber es funktioniert. Man kann es da übersehen oder davon hinwegsehen, weil eben so viele Formate unterstützt werden. Und wenn ein Mod-Format existiert, das eben mit dem Amiga Mod Player läuft, dann würde ich natürlich eher den nehmen. Ich mache so einfach beide drauf und dann kann alles abgespielt werden an Amiga-Mods, die ich jetzt hier habe. Wahnsinn. Also Apps der Woche, Amiga Mod Player und XMP Mod Player, beides im Play Store. Und damit sind wir auch am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit, in der Line-Community könnt ihr alles machen. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die findet ihr in eurem Podcast-Player. Ja, irgendwo müssen sie sein. Und in den Shownotes findet ihr auch die Links zu einigen Themen, die behandelt wurden. Und natürlich auch zu der App, beziehungsweise den Apps der Woche. Ja, genau. Ansonsten, ja, ich glaube, das sind heute alle. Das hat mich sehr gefreut, dass die Community wieder aktiv war. Ja, ich hoffe, das bleibt trotzdem, auch wenn es wieder der Lockdown verlängert wird, bleibt trotzdem in der Community, Mensch. Ja, ja, das gibt's nicht. Ihr müsst doch daheim mehr Zeit haben als im Büro, oder? Oder? Ja, ich weiß, okay. Na, ich sag schon nichts mehr. Also, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.